Nein, Bro. Rufus aktiviert die Orbitalkanone und feuert sie ab. Er kratzt sich vor Freunde am Sack. ETF. Jetzt sind alle Spieler tot. Es war ein Spezialgeschoss. Keiner hat überlebt. Fehler als Auto. WTF. Und jetzt erstmal die Minigun rausholen.